Dann gibt's ein Stück. Vor allem fürs Ronja, sagen wir mal, ne? Allgutruf, 10 Jahre später, all kaputt. Träume, Wünsche, Fantasie. Was sie wollten, sie kriegten es nie. Erwachsen sein ist Selbstbetrug.